Das Gedenkkonzert zum 70. Gründungstag der Militärkapelle der koreanischen Volkstruppen des Innern gab es am 6. März im Künstlertheater Bonghwa. Choi Bu-il, Minister für Volkssicherheit, die Mitarbeiter für Volkssicherheit und die Angehörigen der koreanischen Volkstruppen des Innern besuchten das Konzert. Auf der Bühne des Konzerts wurden mehrere Musikstücke wie Blasmusik, der Heerführer ist das Banner des Sieges, Trompetentrio Partei deinetwegen und Saxophon-Solo Die Welt der Herzensgüte gebracht.